Enrique liebt Ignacio und er begehrt Juan, aber er liebt ihn nicht. Juan allerdings, der liebt Enrique und begehrt Berenguer. Berenguer begehrt Ignacio und liebt Juan. Und Sahara hat leider das Gefühl für Liebe komplett verloren. Bienvenidos a un nuevo episodio del Muss man sehen Podcast. Hola, Johannes. Hola, Plor. Wir sprechen endlich über einen spanischen Film. Unser erster Spanier, oder? Und du willst auf Spanisch einsteigen, Plor? Was ist los mit dir? Hast du schnell gegoogelt? Ja, ich habe ganz schnell Translate und habe das reingeworfen. Wie viele Menschen hast du damit kulturell beleidigt? Ich hoffe nicht zu viele. Es wird dieses Mal sowieso, was Aussprache betrifft. Wir haben vorher nochmal festgestellt, keiner von uns hat je Spanisch unterrichtet. Gehabt. Hast du Spanisch? Nee, ich hatte keinen Spanischunterricht. Genau. Ich habe also keinerlei Ahnung, wie man das alles ausspricht. Ich kann nur von dem ausgehen, was der Film so ein bisschen gegeben hat. Und ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen zu imitieren und werde dabei rassistisch klingen, nehme ich an. Ich befürchte, mir wird es genauso gehen. Wir werden uns versuchen, da durchzuhangeln, ohne allzu rassistisch zu klingen und trotzdem die Namen richtig auszusprechen. Gott sei Dank wurden die Namen sehr viel gesagt in dem Film. Das stimmt, ja. Aber über welchen Film reden wir denn heute überhaupt? Wir reden heute über Bad Education, La Mala Educación von Pietro Almodóvar. Pietro oder Petro? Ich dachte Petro, ohne I. Ich sage immer Pietro. Ah, ich glaube aber Petro, weil also... Es kann absolut sein. Ein Film, der uns vorgeschlagen wurde von unserer Zuhörerin Samira. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, vielen Dank Samira. Du hast uns eine ganz wunderbare Nachricht geschickt. Wer wissen möchte, was sie uns geschrieben hat, kann in die letzte Episode reinhören. Am Ende haben wir ein kleines bisschen in Auszügen vorgelesen, was sie uns geschrieben hat. Und ich möchte euch allen sagen, schreibt uns Filmvorschläge. Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Wir freuen uns auch über jedes Feedback. Wir lesen das auch alles. Wir lesen es auch teilweise vor hier. Also darauf müsst ihr euch einstellen. Das heißt, wenn ihr uns irgendwelche Hassnachrichten schreibt, weil Johannes mal wieder überhaupt keinen Filmgeschmack beweist. Die werden vorgelesen. Genau, lesen wir alles vor. Und vielen Dank nochmal, Samira. Also einfach, weil wir jetzt endlich die Möglichkeit haben, mal über einen Almodóvar-Film zu reden und auch einen, den ich nicht kannte. Und du hast offensichtlich viele von ihm gesehen. Du hattest uns nämlich gleich 3 oder 4 genannt und hast gesagt, das sind meine Lieblinge. Und daraus haben wir uns einfach einen gepickt, den wir beide nicht kennen. Ja, wir haben ganz unoriginell den ersten genommen in der Liste. Ja, stimmt. La Mala Educación aus dem Jahr 2004. 105 Minuten lang. Mhm. Handelt von dem 27-jährigen Regisseur Enrique, der in einer kleinen Schaffenskrise steckt und in dieser von einem ehemaligen Schulfreund besucht wird, namens Ignacio, der sich mittlerweile Angel nennt. Und Angel bringt ihm ein Drehbuch mit, bringt ihm eine Kurzgeschichte mit und sagt, ich habe hier was ganz Tolles geschrieben, ich würde gerne die Hauptrolle spielen, lies dir das mal durch, ob das was Cooles ist. Es handelt teilweise von unserer Kindheit und es gibt einen fiktiven Part. Und Enrique schnappt sich dann das Drehbuch, auch weil er Ignacio offensichtlich, also beziehungsweise Angel, offensichtlich attraktiv findet, wie schon relativ früh deutlich wird, liest die Geschichte durch und die Geschichte namens Der Besuch steigt dann damit ein, dass wir einen erwachsenen Ignacio, beziehungsweise in diesem Fall Sahara, eine erwachsene Sahara sehen, die früher Ignacio war und die durch Zufall bei einem Auftritt auf den alten Jugendfreund Enrique widerstoßt. Und daraufhin sich an diese Kindheit und Jugend erinnert. Es wird etwas verschachtelt. Wir haben Erinnerungen in Erinnerung. Auf jeden Fall in dieser Kindheit sind... Ich bin die ganze Zeit total stolz auf dich, dass du so brave bist, zu versuchen, diese Story zusammenzufassen. Ja, ich lass mich weiterkämpfen. Wir sind fast durch. In dieser Kindheit sind Enrique und Ignacio auf einem katholischen Internat und verlieben sich ineinander. Diese junge Liebe wird allerdings getrübt davon, dass der Padre Manolo, der Priester in dieser Schule, den jungen Ignacio begehrt, ihn versucht zu erpressen, nachdem er herausfindet, dass die beiden sich verliebt haben und ihm droht, Enrique von der Schule zu werfen, woraufhin Ignacio sich von Manolo missbrauchen lässt. Und trotzdem wirft dieser Manolo den Enrique von der Schule. Und dann steigen wir wieder ein in unsere Gegenwart und dann wird es noch verschachtelter. Auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass Enrique das die Geschichte verfilmen will und gleichzeitig herausfinden will, wer dieser Angel wirklich ist. Nämlich er weiß ziemlich schnell, dass es sich bei diesem Angel offensichtlich nicht um Ignacio, sondern irgendjemand anderen handelt. Wir haben also eine Art Detektivplot. gleichzeitig diese Geschichte der jungen Liebe plus die Geschichte von Sahara, die eben diesen Padre Manolo erpresst. Mhm. Und Johannes, das ist verschachtelt. Möchtest du einfach mal raushauen, wie verschachtelt es für dich war und wie leicht es dir gefallen ist, der Handlung zu folgen, wie schwer es dir gefallen ist und wie du sie trotzdem oder vielleicht gerade deswegen genossen hast? Also, ich muss sagen, im Nachhinein bin ich verwirrter als während des Guckens, weil man muss sagen, Almodovar schafft es total gut, dich in die Hand zu nehmen und dich durch alles durchzuziehen und dir zu sagen, das ist jetzt das, das ist das, das ist das. Guck mal, ich verändere sogar die Kadrage, dann kannst du dir dich daran orientieren, wo wir jetzt sind. Also ich komme in diesem Film total gut durch. Es gibt natürlich so hier und da so kleine Momente, wo man sich kurz orientieren muss oder so, aber es ist relativ selten für das, was es eigentlich ist an Verschachtelung. Und im Nachhinein, wenn man dann anfängt zu recherchieren, darüber zu lesen und dann die ganzen verwirrten Kommentare zu lesen, die dann irgendwie sagen, naja, aber dann kommt das eigentlich mit dem und das mit dem. Und man denkt dann, ja, aber ach, so kompliziert war es eigentlich nicht. Man kommt da gut durch. Es gibt eine witzige Metaverschränkung in diesem Film und ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, aber ich habe es dann, als wir die tatsächliche Sahara sehen, im letzten Drittel, bin ich erstmal nochmal komplett zurückgesprungen und habe geguckt, Moment, nein, es ist tatsächlich, sie haben jetzt eine andere Schauspielerin, aber sie haben gleichzeitig für den Manolo. Mhm. Moment, jetzt bin ich selbst etwas verwirrt. Nee, genau, sie haben in den Erinnerungen von Angel in dieser Geschichte haben sie Angel als Sahara und gleichzeitig den Manolo aus der Geschichte. Und es wird dann später nochmal ein anderer Manolo eingeführt in Form des Verlegers Berenguer. Mhm. Berenguer. Und das ist, es gibt diese interessante Verschränkung von den handelnden Figuren, weil wir immer neben der Realität auch diese fiktionale Metaebene drin haben. Naja, am Ende ist eigentlich alles eine Filmrealität, weil das, was du siehst, ist ja nur der Film, der gedreht wird. Von Enrique. Wenn Berenguer zu Enrique geht und ihm die wahre Geschichte erzählt, dann haben wir ja nochmal eine andere Sahara und dann haben wir Angel in der Rolle, die er wirklich ist, nämlich als Juan, als der Bruder von. Es klingt so verwirrend, Leute, der Film ist nicht so kompliziert. Nein, es ist komplizierter, drüber zu reden, als ihn zu schauen. Und ich glaube auch, dass er auf dem Papier mega kompliziert sein könnte und so. Also, dass auch Almodovar bestimmt, der hat ja auch 10 Jahre an dem Buch gesessen, muss man sagen. Ja. Ne? Er hat echt lange daran gesessen, das Ding zu schreiben und war nie richtig zufrieden. Er hat gesagt, es gibt so Drehbücher, die sich in 3 Monaten, in 4 Monaten runterschreiben, aber bei dem war er nie zufrieden und hat immer noch mal sich dran gesetzt. 10 Jahre lang. Und ich kann mir vorstellen, dass es a pain in the ass ist, das zu skripten. Ja. Aber so wie er es umgesetzt hat, kann ich als Zuschauer da ganz, ganz wunderbar mit durchgehen. Kommen wir mal kurz zu dem Almodovar zu sprechen. Pedro Almodovar, geboren 1949, großer Regisseur, Ikone der queeren Filmszene. Und ich kannte ein paar Filme von ihm. Ja. Und habe immer so gesagt, so okay, es gibt einen, der so aus der Reihe tanzt, das ist Die Haut, in der ich wohne, den ich auch sehr mag, der noch ein bisschen jünger ist als der hier. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, es gibt offensichtlich noch mehr, die aus der Reihe tanzen, weil der ist in einem ganz springenden Punkt anders als viele Almodovar-Filme, stehen keine Frauen im Mittelpunkt und Frauen spielen keine große Rolle. Mhm. Ich habe Almodovar so total abgespeichert als ein Regisseur, der unglaublich stark die Weiblichkeit feiert und seine Filme immer mit extrem diversen, spannenden Frauenfiguren besetzt. Okay. Das war für mich Almodovar eigentlich immer. Und das ist jetzt so der zweite Film von ihm, den ich gesehen habe, wo ich sehe, er kann auch noch mehr als diese Frauengeschichten zu erzählen, die auch teilweise total super interessant sind. Er hat ja selbst gesagt, er wollte eigentlich so einen Film noir machen, ne? Ja, merkt man auch. Und man merkt es, also man merkt auch Hitchcock-Einflüsse. Ich finde gerade so beim Vorspann, man merkt sogar so ein bisschen Giallo-Einflüsse, also italienisches Thriller-Horror Kino. Mhm. Er ist da schon... So weit geht das, dass ich am Anfang dachte, weil ich nicht genau wusste, dass er von 2004 ist, dass es ein 80er-Jahre-Film ist. Ja, der hat so ein bisschen diese 80er-Jahre-Vibes. Volle Kanne. Ja. Und es ist dann letzten Endes vielleicht auch einfach so ein bisschen eine Liebeserklärung an das mysteriöse Kino oder an den mysteriösen Film an für sich. Egal, ob das die Filmnoirs aus den 40ern sind, egal, ob das Hitchcock ist oder eben Filme jüngeren Datums, die Giallo-Filme zum Beispiel aus den 70ern. Es ist irgendwie alles so ein bisschen damit drin, was Mystery-Kino, was der Detektivgeschichten betrifft. Aber dann dachte ich wiederum, okay, so viel anders ist er gar nicht als andere Almodovar-Filme, die ich kenne, weil Almodovar macht das oft, dass seine Filme sehr eklektisch sind und dass er sehr viele Einflüsse aus verschiedenen kulturellen Ebenen einbaut. Also sehr, sehr stilverliebt, sehr, sehr schöne Bilder, spannende Kameraperspektiven und dann sehr oft mit so Zitaten aus der Filmgeschichte, die man teilweise nicht erkennt. Eklektisch ist ein gutes Stichwort. Das, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass Leute, die gerne in so sehr minimalistischen Räumen wohnen und sehr minimalistisch in ihrem Kunstverständnis sind, Schwierigkeiten damit haben könnten mit diesem Film. Ich liebe eklektisches Wohnen und auch Kunst, die eklektisch ist und so. Aber ich verstehe, wenn man sagt, oh, das ist mir zu viel. Ja, Almodovar hat auch deutlich lautere Filme noch gemacht. Ja. Es gibt so einige Filme, die würde ich glaube, schrill ist das richtige Wort dafür. Ah, okay. Also in diesem Film gibt es auch zumindest partiell so die Anleihen dazu, aber relativ wenig. Also es ist ein Film, der für, ich würde sagen, für Almodovar-Verhältnisse schon fast eher ein bisschen gediegener ist. Weil das auch nicht stimmt. Nee, es ist schon irgendwie, obwohl es Männer sind und das ist wirklich das Wesentliche, es ist ein typischer Almodovar. Ja. Und jetzt bin ich hängen geblieben, weil ich gerade wieder einen Blick auf die Handlung werfe und feststelle, ich sollte nicht zu sehr gucken, wie ich die verschachtelte Handlung aufgeschrieben habe. Sie ist nämlich, wenn man sie skizziert und so aufeinanderlegt, ist sie ein Musterbeispiel in wirklich wunderschöner verschachtelter Narration. Du hast schon das Stichwort gesagt, er nimmt dich an der Hand, er arbeitet mit der Kartrage, er hat diesen Wechsel von Breitband zu 16:9, Breitbild 16:9, also CinemaScope 16:9, um von der Gegenwart in die Vergangenheit zu reisen. Und er hat dann eben, es gibt ja diese zwei Zeitreisen quasi. Und er schafft es sehr geschickt, dann langsam nach vorne zu gehen und langsam wieder zurückzuspringen. Also es gibt so eine sehr fließende Bewegung in dieser Schachtelung. Man könnte es aufzeichnen, so für ein Filmseminar tatsächlich, Leute. Ja. Wie strukturiert ihr eine Geschichte interessant und originell, ohne dass sie zu verwirrend wird? Guckt mal, das hier ist eine Möglichkeit. Und dann kann man so eine schöne Skizze zeichnen und so ein paar Linien machen und dann geht es von hier in die Vergangenheit und von hier in die Fiktion und von hier dann in die Realität und dann ist das hier so ein bisschen miteinander verwoben. Aber es wird nie zu konfus. Du brauchst halt immer eine Motivation, um von einem zum nächsten zu springen, um in den Film hineinzuspringen, den der dreht, Enrique dreht, oder um in die Vergangenheit zu springen und so weiter. Und das findet er alles super, ganz mühelos. Also ich frage mich nie, warum springt er jetzt dahin? Ja. Was bei anderen Filmen echt schlechter läuft. Es ist, glaube ich, weil es durch alle Zeitebenen, die wir erleben, gibt es so ein Thema, Almodovar drückt es uns am Ende noch einmal ganz doll aufs Auge, indem er Passion schreibt im letzten Text und das Passion nochmal fett druckt und das ist das Letzte, was wir sehen. Es geht um Begehren. Ja, es geht um Begehren. Ich würde ja sagen, er hätte eigentlich das Wort Obsession oder Leidenschaft vielleicht nach oben bringen sollen. Es geht um Begehren und Leidenschaft und sehr faszinierend, wie Begehren, Liebe und Liebe kommt auch noch dazu, Begehren, Liebe und Leidenschaft ständig auch in so einem Konflikt miteinander stehen. Weil ich hau mal ganz kurz die Stichworte raus, die ich aufgeschrieben habe. Darf ich dir mal Tee eingießen? Oh ja, bitte. Enrique liebt Ignacio. Das ist seine allererste Liebe. Und er begehrt Juan, aber er liebt ihn nicht. Juan, der liebt Enrique. Und begehrt Berenguer. Und Berenguer begehrt Ignacio und liebt Juan. Und Sahara hat leider das Gefühl für Liebe komplett verloren, was sehr traurig ist. Und liebt vielleicht nur noch Enrique, beziehungsweise diese Erinnerung, die sie irgendwie an ihn hat, was man in diesen Briefen sieht, die sie an ihn schreibt. Weil da kommt ja nochmal so dieses Lebensgefühl raus, dass sie diese sehr passionierten, das Wort Passion werden wir oft benutzen, im Podcast, diese passionierten Briefe an ihm schreibt, wo man das Gefühl hat, okay, sie hat ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. 20 Jahre kommt hin. Aber sie hängt irgendwie immer noch an ihm und gleichzeitig ist sie halt einfach verbrannt durch diese Vergangenheit und durch das, was sie erlebt hat mit dem Manolo. Es ist, um gleich da hinzuspringen, warum sollten wir Zeit verschwenden, indem wir den ganzen Kladderadatsch vorher erzählen. Ich finde, eine der krassesten Momente im Film, neben dem Schilf, wo das Schlimme passiert, ist der Moment, wo ich das erste Mal einen Blick auf die echte Sahara setze und feststelle, fuck, scheiße. Ja, sie ist tut einem so weh. Zerstörter Mensch, ne? Ja. Einfach des Lebens beraubt durch dieses Erlebnis und durch diese Weiterentwicklung der Ereignisse einfach. Der Schock kommt vor allem so krass, weil wir davor halt diese Version von Sahara haben, die von Angel gespielt wird. Die einfach eine lebenslustige Frau ist, die ihren Weg gefunden hat, die an die Vergangenheit erinnert wird, aber gleichzeitig sagt, ich nehme mein Schicksal in die Hand und ich werde jetzt diesen fucking Priester, diesen Kinderschänder erpressen und werde mir alles das holen, was mir zusteht. Während wir dann eben im letzten Drittel sehen, dass wirkliche Schicksal von der tatsächlichen Sahara war halt, sie war drogenabhängig. Sie hat den Priester auch erpresst, aber das geschah eher so aus Verzweiflung heraus und eigentlich war sie ist schon auf den Klippen balanciert und diese Erinnerung an Enrique war so das Einzige, was sie so ein bisschen am Leben gehalten hat, aber sie hat mit dem Tod gespielt und sie verliert dann ja auch gegen den Tod, auch sie wird ermordet dann. Sie hätte auch anders sterben können, ne? Also sie war stark drogenabhängig und da sie jetzt durch den Mord gestorben ist, ändert nichts daran, dass sie halt auch irgendwie hätte anders sterben können. Ja, es ist wirklich, wirklich ein harter Moment. Also man kommt da schwer drüber weg, weil sie dann auch schon eine größere Rolle spielt und man dann immer wieder diesen Kontrast hat zwischen dem Bild, was du sagst, ne, vorher gespielt von Juan, dann mag man die Figur total und freut sich und hofft, dass sie es schafft. Und dann sieht man die runtergekommene Version und merkt, okay, ja, das Leben ist nicht der Film. Ja. Das Leben ist einfach scheiße. Ja. Also zumindest und es ist auch für so, sie. Ja, und auch so unspektakulär scheißen, ne? Ja, also der Mord, genau. den Enrique im Film plant, der so diesen Mord an ihr antizipiert, ist halt so ein sehr dramatischer Mord. Der Priester, der dann auch zur Hilfe kommt und sie anfängt zu würgen und stranguliert, während der Mord in der Realität einfach eine plumpe Vergiftung war. Ja, und dann einfach nur Kopf auf Schreibmaschine und das war's. Ja, es gibt einige Hartszenen, es gibt aber halt auch sehr viele schöne Szenen. Und es gibt schöne Szenen, wo ich dann dachte, uff, inwiefern findet hier auch teilweise eine Romantisierung von Päderastie statt? Ich glaube, eine Frage, die man zumindest stellen kann. Dieses Begehren des Priesters wird sehr deutlich gemacht. Und das Problem ist, es wird definitiv ein Kontrast aufgemacht zwischen der Art, wie Manolo, der erwachsene Priester, Ignacio begehrt und wie Enrico und Ignacio sich gegenseitig begehren. Da gibt's definitiv einen Kontrast. Allerdings, dass das so zusammenkommt, macht das umso schwieriger, weil ich habe zum Beispiel die Szene im Kino. Ignacio und Enrique gehen ins Kino und wir sehen eigentlich so sehr zurückhaltend die Kamera hinter ihnen und wir sehen eindeutig, dass sie sich gegenseitig masturbieren. Und ich dachte zuerst so, wow, das ist eine total schöne Szene. Ja. Und dann dachte ich, wow, ist das auch irgendwie eine erotische Szene mit zwei 10-Jährigen, die da sitzen, aber irgendwie hat sie eine gewisse Erotik. Einfach durch dieses Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, ich habe mich einfach an dieses Begehren aus meiner Jugend, aus meiner frühen Jugend zurückerinnert gefühlt, wo es irgendwie, das sich auch irgendwie so angefühlt hat. Ja. Und das hat die Erotik daraus gemacht. Nicht, dass ich dachte, die zwei Jungs sind erotisch, sondern einfach, dass ich dachte, ah, ja, ich habe so ein Gefühl dafür. Ich kann mich da irgendwie reinvollziehen und das finde ich auch irgendwie erotisch. Und dann dachte ich, okay, aber das ist schwierig, weil der Film zeigt uns natürlich Kinder, die diese sexuellen Handlungen ausführen und zeigt diese Kinder durch das Auge der Begierde. Sowohl ihre eigenen Augen, als auch durch die Augen von dem Priester. Ja, aber die Szene im Kino ist ja tatsächlich so zurückhaltend. Also wirklich, die werden von hinten dann gezeigt und man erahnt Bewegungen. Aber sie ist voll romantisch, ne? Sie setzt sich so voll drauf. Sie sagt, das ist ein schöner Moment für die beiden. Ja. Und das ist ein erotischer Moment für die beiden. Und das ist ein aufreizender Moment für die beiden. Und es sind halt zwei Kinder, die da gezeigt werden, weil sie sind 10. Ja, aber es ist ja auch nichts Explizites oder so. Nee, es wird nicht explizit gezeigt. Was ich wichtiger finde in dem Moment ist, dass es wahrhaftig ist und das tut es. Total. Und es ist wirklich eine schöne Szene. Jedes Begehren zwischen diesen beiden ist echt schön. Auch so ganz banale Szenen, wie Enrique sich in der Kirche umdreht zum singenden Ignacio und ihm einfach so ein Lächeln schenkt. Ja. Es ist wirklich, also sie haben dieses Gefühl der ersten großen Liebe wirklich gut eingefangen. Total, total schön. Ganz unprätentiös, weißt du? Einfach nur gezeigt, ja, das sind die Situationen und wir versuchen jetzt nicht den Kindern irgendwie noch eine große schauspielerische Leistung mit Verzweiflung und großer Leidenschaft zu entlocken, sondern das ist gut, das ist einfach sehr schön gemacht. Das Problem entwickelt sich natürlich dann, wenn wir sehr viele, sehr menschliche Seiten dieses Priesters sehen. Ja. Und er, also Almodovar, erklärtermaßen darauf besteht, dass Menschen, die sowas machen, eben auch ganz normale Gefühle und ganz normale Begierden und Leidenschaften haben, wie jeder andere auch. Ja. Und uns fast schon sagt, versteht das doch. Was eine schwierige Sache ist. Was eine total schwierige Sache ist. Also was natürlich einfach den realistischen Aspekt hat, der Manolo ist ein Mensch, der Begierden hat, der Okay, das ist ja oft so ein Thema bei Kindesmissbrauch, dass es eben nicht nur um Pädophilie geht. Das Pädophilie ist einfach eine sexuelle Störung. Ich darf das jetzt nicht falsch sagen, ich bin nicht super bewandert in Sexualmedizin. Ich glaube, es wird als sexuelle Störung definiert, die Menschen haben. Und viele Menschen leiden da enorm drunter, weil sie ihre Sexualität einfach nicht ausleben können und versuchen auch damit was zu machen und dagegen zu arbeiten und so. Und wenn wir von sexuellem Kindesmissbrauch reden, reden wir eben nicht nur von Pädophilen, sondern es geht auch oft um Macht und viel sexueller Missbrauch geschieht eben auch von Menschen, die nicht pädophil sind, die einfach auch Macht ausspielen. Bei Manolo ist es beides. Ne? Also er begehrt offensichtlich Ignacio. Er liebt ihn wahrscheinlich auch irgendwie. Das will der Film zumindest erzählen, glaube ich. Ja, doch. Es kommt zu diesen Annäherungen, die hilflos sind, aber es kommt auch zu diesen Annäherungen, die ganz eindeutig Missbrauch sind und ganz eindeutig Macht ausnutzen, Macht ausüben und Druck ausüben. Ja. Ich glaube, das ist halt auch die Art, wie Sahara diese Geschichte erzählt, ist halt auch so, dass sie sagt, und ich habe mich ihm hingegeben und sie, da findet halt auch so eine merkwürdige Romantisierung statt, dass sie, dass sie das romantisiert, wie die Beziehung zu diesem Manolo ist in ihrer Geschichte. Es wird ja immer noch schwieriger mit den Layern, wenn wir später in die tatsächliche Geschichte kommen, also in den realen Unterbau der Filmrealität, in der dann der erpresste Priester mit Sahara und Juan irgendwie in so einem Trio zusammen in der Wohnung sind. Irgendwie blackmailt sie ihn, aber irgendwie ist sie auch mit ihm in der Wohnung und macht Zeug und lässt sich hinhalten. Und vor allem fängt er dann die Affäre mit Juan an. Ne? Ja, das ist halt auch krass. Und das ist so ein, ich weiß nicht, ist das schon Bagatellisierung? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwierig. Ja. Und natürlich möchte ich Almodovar geben, dass das Leben, ne? Das Leben geht in alle möglichen Richtungen. Und der eine, der dir wahnsinnig viel angetan hat, ist am Ende vielleicht derjenige, von dem man was braucht und der dann vielleicht trotzdem eine Menschlichkeit an den Tag legt, die man irgendwie, der man wiederum auf den Leim geht, um das mal negativ zu formulieren. Das sind Sachen, die passieren, tatsächlich. Ja. Da bin ich voll bei ihm. Ich weiß bloß nicht, ob man das so inszenieren sollte. Das Ding ist ja, Berenguer verliebt sich in Juan und wir erleben dann ja wirklich auch zwischen den beiden, dann sind wir in so einer sehr klassischen Thriller-Handlung. Die beiden haben eine Affäre miteinander. Ja. Und es gibt diesen einen Störenfried in ihrer Beziehung und das ist Sahara, deswegen müssen sie aus dem Weg räumen. Ja. Und dann haben wir ja so diese klassische Dreiecksbeziehung, zwei sich Liebende, zwei sich Begehrende und eine Person, die irgendwie im Weg steht, in diesem Fall nicht, weil sie die Frau von einem der beiden ist, sondern einfach, weil sie den einen erpresst und dass sie sich dann zusammentun, verschwören, um sie zu töten. Und dann kriegt diese ganze Geschichte, also das, was wir am Anfang hatten, diese eigentlich eine Geschichte von sexuellem Missbrauch, wird halt komplett in diesen Kontext gerückt. Wir haben einfach eine Begehrens-Liebes-Thriller-Krimi-Geschichte. Ja. Ich finde es schwierig. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen. Ja. Auf Spanisch? Was eigentlich? Nein. Ich habe es nur auf Englisch gefunden. The priest is probably my favorite character in Bad Education. I love characters who are crazy in love and will give their life to passion, even if they burn in hell. Almodovar ziehst du gerade. Von Almodovar. Zeigt mir, dass der Priester schon eben einfach auch ein wichtiger, so ein zentrales Element für ihn ist, das menschlich gezeigt werden soll mit all seinen Problemen und mit all seiner positiven auch, mit seiner Liebe und Leidenschaft. Ja. Was so ein bisschen das eben in das Licht rückt, in dem ich den Film auch gesehen habe, nämlich, dass es eben einfach eine schwierige Situation ist, eine schwierige Entscheidung, das zu machen. Dann habe ich einen anderen Background als viele andere Schauende dieses Films. Also es gibt eben, ich glaube, dass die Welt sich einfach dann auch in mehrere Lager unterteilt. Ne? Wenn du den Film guckst und keinerlei Erfahrung mit Missbrauch hast, guckst du den Film anders, als wenn du Missbrauchserfahrung hast. Ja, mit Sicherheit. Und ich habe die und habe natürlich anders mitgefühlt. Ja. Und dann ein anderes Unrechtsempfinden der Situation gegenüber, dass dieser Typ dann in dieser Wohnung ist. Und finde das wahnsinnig schwierig und problematisch. Auf der intellektualisierten Seite kann ich es verstehen, dass man das so erzählen will, dass man auch diese Geschichte erzählen will. Auf der emotionalen Seite sitze ich die ganze Zeit da und sage, nein, raus da. Also sofort irgendwie, also überhaupt gibt es kein Gefängnis, gibt es keine Strafverfolgung. Was ist los? Warum wird das nicht angestrebt? Ja. Natürlich ist Sahara nicht gerade in der Situation, das anzustreben und zu machen. Ne? Das ist auch eine andere Sache. Aber eigentlich würde ich mir sozusagen als Betroffener einen ganz anderen Film wünschen in dem Moment. Aber ich verstehe auch, dass Almodovar vielleicht nicht den typischen Film machen wollte, in den es hätte gehen können sollen, wenn man die Sachen eingeschlagen hätte, die man sich wünscht als Opfer. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass es so diese zwei großen Inspirationsquellen dafür gibt, aus seinem Leben, auf die Almodovar zurückgreift. Das ist ja auch, er sagt ja auch, es ist irgendwie ein persönlicher Film. Mhm. Zum einen die Inspirationsquelle, dass er als Homosexueller im Spanien der 60er Jahre aufgewachsen ist, ja, als Kind und das dann halt miterlebt hat, wie das ist, wenn man sich so befreit, wenn man seine eigene Sexualität entdeckt. Mhm. Und dann die Geschichte von dem Missbrauch, die hat er nicht selbst erlebt, sondern er war auf einer katholischen Schule, mhm, und sagt, da gab es die Geschichte von mehreren Jungs, die sexuell missbraucht wurden. Ja. Das heißt, alles, was er da an sexuellen Missbrauchsgeschichte reinpackt, ist so sekundär, ist das, was er irgendwie so aus der Ferne erlebt hat. Mm. Während die Liebesgeschichte und Begehrengeschichten, da greift er halt, schöpft er aus seiner direkten Erfahrung. Ja, ja. Und das bringt vielleicht so ein bisschen auch so diese Konfusion mit, dass er zum einen, ja, so ein bisschen nonchalant, so ein bisschen vielleicht ein bisschen zu stoisch dem sexuellen Missbrauch gegenübersteht und gleichzeitig sehr viel Romantik in dieses sexuelle Erwachen reinwirft und in dieses erste sexuelle Begehren, was sich dann durchs ganze Leben zieht. Ich finde es auch richtig eigentlich, ne, dieses, seine Leidenschaft, die er da zeigt, also sein Interesse am Erwachen der Leidenschaft und so. Es ist ja vollkommen richtig, das zu zeigen und auch eben die homosexuelle Geschichte so zu erzählen, die wirklich sehr, sehr berührend und sehr schön ist. Und dann später, wenn wir nochmal, um das vielleicht auch noch reinzuwerfen, Almodovar kann verdammt erotisch inszenieren. Ja, ja, ja, diese, genau, Pool-Szene, wenn Enrique und Angel im Pool sind. Und dann Angel sich auszieht und dann kurz, und Enrique, ja, ist schon im Wasser und guckt, ob er jetzt auch die Unterhose auszieht, dann lässt er sie an und springt über ihn, aber dann weicht die natürlich durch und ist so halb transparent. Mhm. Und dann zieht er sie so halb runter, dass man den Schrittansatz sieht, und das ist alles schon verflucht erotisch inszeniert. Diese Interaktion zwischen den beiden. Und da geht es wirklich vor allem um Sex. Also natürlich. Wir haben das Gefühl, dass Angel auch so auch romantische Gefühle hat für Enrique. Zumindest habe ich so ein bisschen gelesen, dass es da so ein Ungleichgewicht gibt. Ja. Aber Enrique ist vor allem spitz. Ja, Enrique ist vor allem spitz, oder? Ja, aber weil er sowieso die ganze Zeit schon ahnt, dass Angel nicht derjenige ist, genau, den er glaubt, also den er vorgibt zu sein. Ne? Ja. Und Angel, vielleicht hat er sich so in diese Ignacio-Rolle reingesteigert, dass er, ich habe das Gefühl, es gibt fast so eine verzweifelte Liebesebene, die er dann Enrique irgendwann gegenüberbringt. Gerade so gegen Ende, wenn sie sich dann auch verabschieden. Angel wirkt nicht besessen, das ist das falsche Wort, aber er ist schon... Es ist eine Obsession. Eine Obsession Enrique gegenüber, auch eine romantische Obsession. Ne? Es geht nicht so um das Sexuelle in dem Fall. Also ich glaube... Die große Obsession, es gibt ja mehrere Obsessionen in diesem Film, deswegen ist es, glaube ich, eine der großen, wichtigen Themen. Nicht immer die Leidenschaft, die er da im Vordergrund stellt, sondern die Obsession. Nämlich zum einen die Obsession, ein genialer Schauspieler sein, oh, ja, zu wollen, der irgendwie die große Rolle und dann berühmt sein und ne, alles, was damit einhergeht, oh, ist ihm so damit wahnsinnig wichtig. Ich will Sahara spielen, guck mal, ich habe abgenommen, guck, ja, mal, jetzt guck doch mal hier, ich bin Sahara. Zitiert dann auch noch Marlon Brando und alles und versucht sich da irgendwie voll reinzuwerfen und dann fällt dieser furchtbare Satz, nichts ist unsexier als ein Schauspieler, der nach Arbeit sucht. Ja, und das ist ein guter Spruch. Der Spruch ist so gemein, weil er so ins Zentrum trifft für viele Sachen, die man sich als Schauspieler, wenn man als Schauspieler auf der Suche nach Arbeit ist, fühlt man sich genauso. Weil man sich irgendwelchen Leuten entgegenwirft, die auf irgendwelchen Partys vielleicht Entscheider sein könnten oder sowas. Und dann fühlt man sich richtig, richtig unsexy und schmutzig irgendwann am Ende des Tages, weil man sich ständig irgendwelchen Leuten versucht hat, an den Hals zu werfen. Und die andere Obsession ist natürlich die von Sahara mit dem Geld. Also der Rache an dem Priester, aber auf eine Art und Weise, die halt leider mit der Drogensucht dann in dieses Erpressen hineinkanalisiert, ja, wird. Was gibt's ja auch nicht mehr viel anderes als die Obsession mit den Drogen und der Rache. Ich glaube, ganz wichtig auch die Obsession von Enrique mit einer guten Geschichte. Er weiß, dass Angel ihn belügt. Er weiß, dass hier seine Kindheitsgeschichte zum Plot verarbeitet wird und dass offensichtlich, dass hier irgendwo ein Verbrechen stattgefunden hat auf dem Weg. Und jetzt zieht das trotzdem weiter durch, einfach weil die Geschichte zu geil ist. Ja, und dann gibt es noch die weitere Obsession von Angel mit dem Tod des Bruders, was ja nun wirklich nicht schadlos an ihm vorbeigegangen ist. Er hat es zwar getan, aus niederen Beweggründen, aber es scheint irgendwie auch wirklich was mit ihm gemacht zu haben, was Schlimmes. Ja, die Mutter von Angel, von Juan und Sahara erzählt dann ja, dass er alles Mögliche verbrannt hat nach dem Tod. Mhm. Wobei ich das Gefühl hatte, so im Schluss wird dann auch so ein bisschen aufgeklärt, dass das da vor allem um die Vernichtung von Beweismitteln ging. Genau. Das ist vielleicht gar nicht so sehr so ein leidenschaftlicher Feuerteufel war. Ich muss jetzt alles in Brand setzen, um die Erinnerungen auszulöschen oder so, sondern dass er wirklich einfach die wichtigsten Beweismittel vernichten wollte für sich und Berenguer. Ja. Und was ich interessant finde, ist die beiden Geschichten, die er in der Zeitung ausschneidet. Das eine mit dem Motorradfahrer und das eine andere von der Frau, die verschlungen wird von einem Krokodil und das Krokodil währenddessen leidenschaftlich umarmt, während sie gegessen wird. Was auch irgendwie so in diese Leidenschaft und Obsessionssache für Geschichten hineinspielt. Ne? Er schneidet dieses Stück aus der Zeitung aus und es ist total tragisch, die Geschichte. Es geht um einen toten Motorradfahrer, der ewig weiterfuhr, weil nicht erkannt wurde, dass er gestorben ist. Und Enrique schneidet das halt aus und sagt, oh, das ist sehr gut. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal für einen Film. Hm. Enrique ist ja auch manchmal so ein bisschen ein Arsch, ne? Ja, absolut. Der hat ja auch irgendwie so, vielleicht auch durch diese Geschichte in der Kindheit so ein bisschen die Liebe verloren und macht jetzt irgendwas anderes, was vor allem eben durch dieses Begehren geleitet wird. Hm. Die ganze Sache, wie er mit Angel umgeht, ist halt schon auch, es ist eher aus einer Machtposition heraus, ne? Er ist der mächtige Filmemacher, Angel ist auf ihn angewiesen und er nutzt das ja auch ein bisschen aus. Und es ist ja auch so die Frage im Raum, okay, hält der Angel hin mit der Rolle, um ihn vögeln zu können? Macht er. Ja, macht er, definitiv. Und das ist halt schon, dann sind wir halt bei Casting Couch, ne? Mhm. Es gibt relativ viele Kommentare in Richtung Produktionsabläufe und Schauspieler, wie sie versuchen, an Jobs zu kommen und wie andere damit umgehen und das nutzen und so. Das ist ein bisschen frustrierend zwischendurch. Ja. Aber das ist nicht das Hauptthema, aber es kommt immer wieder durch. Ja. Nein, das Hauptthema ist Leidenschaft und ich nehme auch gerne die Obsession dazu. Leidenschaft und Begehren. Ja. Und wie sie zum einen diesen teuflischen Kreis auslösen können, aber zum anderen aber auch so das Leben interessant machen. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Der Film ist ja kein pessimistischer Film, ne? Er ist filmneu inspiriert, aber seine Weltsicht ist nicht komplett düster. Nee, das würde ich nicht sagen. Das stimmt. Er zieht halt wirklich teilweise sehr stark runter. Wollen wir mal an diese Stelle gehen, weil es gibt ja dieses, welches Lied war das, was er da singen soll? Moon River? Ja. Mit einem Text, der, weiß ich nicht, irgendeine spanische Variante, scheint aber auch nicht Originaltext zu sein, bloß übersetzt, sondern irgendwie noch ein weiterer Text. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Wo er für Manolo singen soll. Für Manolo singen soll. Und das ist ja der andere wirklich harte Moment. Und da muss ich sagen, bin ich das erste Mal wirklich absolut überzeugt gewesen, dass Almodovar ein richtig gutes Händchen dafür haben kann, wenn er will, bestimmte Situationen richtig hart dir reinzudrücken. Dich wirklich runterzuziehen, weil er es schafft, eben nicht durch Zeigen, sondern dir das zu überlassen, was du glaubst, was dann passiert. Im richtigen, also man sieht noch, wie der Priester ihn dazu auffordert, dieses Lied zu singen. Er spielt dazu Gitarre, dann Schnitt raus auf das Schilf, hinter dem die beiden sitzen am See. Und dann hört das Gitarrenspiel auf, das Kind singt aber weiter. Und wir fragen uns schon, was ist los? Und du hast natürlich die ganze Zeit auch schon drunter liegen, weil du auch kulturell bewandert bist und weil die Kirche sowieso die ganze Zeit und man die ganze Zeit denkst, ja, Priester und Kind, natürlich, was glaubst du, was soll schon schief gehen? Und das drunter liegend, weißt du natürlich sofort, in welche Richtung das geht. Und dann rennt das Kind los und ruft nein und stürzt. Und der Pater kommt dann noch hinterher und macht sich noch den Umhang wieder zu, so ein bisschen. Ja. Nicht zu sehr draufgedrückt, nicht zu prominent, aber so, dass man es gerade mitbekommt und dass man genau versteht, was da gerade passiert ist. Ja. Devastating. Krasse Szene. Ja, auf jeden Fall eine harte Szene. Wirklich hart. Und dann fast schon ein bisschen arg palpig, der Film ist ziemlich palpig, finde ich. Ja. Aber dann die Stelle, wo wir ranspringen in das Gesicht des Jungen, dann so ein Bluttropfen runter tropft. Er stirbt nicht daran, aber er ist eine Verletzung. Vielleicht ist die gar nicht echt, sondern es ist nur eine Visualisierung. Auf jeden Fall kommt dann der Screen, der in der Mitte einmal zerrissen wird und aufgeht und dann sozusagen sein Gesicht einmal aufgerissen wird und dahinter dann die nächste Szene losgeht. Ja. Was ein bisschen, weiß ich nicht genau. Es ist gut, es ist ein gutes Bild irgendwie, aber es ist auch fast ein bisschen... Es ist nicht subtil. Es ist nicht subtil. Dieses Kind spaltet gerade eine Persönlichkeit ab. Almodovar liebt Bildsprache und liebt das Spiel mit den Bildern und er ist oft nicht so subtil dabei, auch wenn es um sexuelles Begehren geht, ja. Wenn es um diese, auch das Kino ist ja ein ganz starkes Symbol in diesem Film. Ja. Er drückt das schon ziemlich drauf. Also wir haben nicht das Gefühl, dass es da so mehrere Facetten gibt, sondern es ist ziemlich klar, was dieses Bild gerade sagt. Ich finde es total faszinierend, dass du so an diesen negativen Bildern hängen geblieben bist, weil ich fand den Film vom Overall-Tone, obwohl er diese düstere Geschichte hat, obwohl es um Missbrauch geht, obwohl es um Mord geht, ja, ja. Und Abhängigkeit und Traumatisierung, fand ich, hat der Film irgendwie die ganze Zeit so was Lighthearted. Wahrscheinlich, weil er so ein bisschen so einen sarkastischen Humor hat, der immer mitschwingt. Ja. Und weil er sich sehr, sehr auf diese Erotik der Bilder stürzt. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich im Nachhinein vor allem damit beschäftigt war, emotional, ja. Ne? Mit diesem Teil. Wenn man da irgendwie andocken kann. So. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, habe versucht rauszufinden, was das mit mir macht in verschiedenen Ebenen. Auch eben, was angesprochen habe mit dem Priester, der dann bei den dreien quasi zu Hause ist und mit denen irgendwie coole Abenteuer erlebt, obwohl er gerade erpresst wird und das alles irgendwie früher die eine vergewaltigt hat. Das macht natürlich was mit einem und deswegen hat das mit mir jetzt viel in der Auseinandersetzung des Films zu tun gehabt. Aber natürlich hast du recht, das stimmt und das kann ich auch trotzdem sehen, dass dieser Film sehr lighthearted mit vielen Dingen umgeht. Auch mit den richtigen Dingen. Also im richtigen Moment schafft er es, eine Dramatik einzubauen und im richtigen Moment schafft er es wieder, das Ganze ein bisschen zu lösen und man kann viel lachen auch. Ja. Also man hat wirklich ganz tolle Momente, sehr humorvoll, es macht sehr viel Spaß. Man hat Spaß an dem Male homoerotic gaze, der irgendwie. Ja. Der irgendwie. Der Male gaze ist sehr stark in diesem Film. Der irgendwie auch sehr humorvoll inszeniert ist, einfach. Ja. Und nicht nur erotisch. Ja, verspielt auf jeden Fall. Was ich. Ich mochte cool die Szenen total mit Angel als Sahara. Also diese erste Erinnerungsebene. Ja. Wenn er so, wenn sie unterwegs ist und dann plötzlich feststellt, dass der Typ, den sie gerade aufgegabelt hat, Ignacio ist, den sie aus ihrer Kindheit kennt und dann irgendwie noch ihren Kollegen Paquito überredet, nee, jetzt nicht das Motorrad klauen, lass uns irgendwie mal gucken. Und Paquito dann noch, ach komm, lass mich auch mal ran. Ja, es ist Rape Culture. Es ist Rape Culture, ist wirklich ein Moment. Aber es ist so witzig inszeniert, das ist schrecklich. Ich find die Szene vor allem witzig, wenn Paquito sagt, ach komm, lass mich noch mal rein. Und ja, ich weiß. Es gibt ganz viele, es ist moralisch total ätzend, aber es ist trotzdem eine witzige Szene. Es ist eine total witzige Szene, aber das sind die Sätze, die ich hätte nicht rausstreichen wollen. Wirklich, die fand ich dann nicht mehr wirklich lustig. Aber tatsächlich dieses, du darfst dieses Motorrad jetzt nicht klauen. Was, wieso? Lass mich, komm, was ist denn los? Die Situation an sich ist sehr gut gemacht, sehr gut geschrieben. Aber wie er sich wirklich auf diesen Schlafenden draufsetzt, ja. Und sich das dann einfach den Sex nimmt. Ja, das ist Vergewaltigung. Es ist einfach Vergewaltigung. Es ist nicht cool. Ja, es ist nicht, definitiv. Das ist auch, ja, definitiv. Angel kann total gut Sahara spielen. Enrique, wollen wir über den Schauspieler reden? Enrique ist über den Schauspieler, den der Schauspieler spielt. Ach so, du willst noch die Ebene davor. Wir müssen die Ebene davor machen. Enrique sagt ja die ganze Zeit, dass Angel eigentlich nicht dazu geeignet ist, Sahara zu spielen, weil das nicht passt und das nicht passt und das nicht passt. Und in den Erinnerungen, also beziehungsweise in dem fiktiven Text sehen wir sehen wir ihn aber die ganze Zeit Sarah spielen und ich finde, das passt voll gut. Also es ist natürlich eine coole und lebenslustige Sarah im Gegensatz zu der, die wir nachher sehen. Ja. Aber es passt total gut rein. Also go Angel. Jetzt go dein Angel. Dein Take auf die Schauspieler. Ja, der Schauspieler ist derjenige, der durchkommt. Du meinst, er ist zu gut? Der Schauspieler ist einfach sehr, sehr gut. Ja. Das ist unglaublich. Der Gael García Bernal, wenn ich den Namen natürlich falsch ausgesprochen habe, ist egal. Nicht ganz egal, aber es tut mir sehr leid. Es ist nicht egal, es tut uns schrecklich leid. Ja, genau. Der übrigens sich furchtbar aufgeregt hat, nachdem New York Times Reporter erzählt dass er sich mit Pedro Almodovar zerstritten hätte. Ja, wegen irgendwelchen inhaltlichen Differenzen oder sowas, weil er irgendwas nicht spielen wollte und der dann fast schon dasteht als transfeindlicher Typ, was ja völliger Quatsch ist. Es ging konkret um die homosexuellen Liebesszenen, dass er die nicht spielen wollte und deswegen mit Almodovar Streit hat und er hat dann gesagt, nein, das ist totaler Bullshit und ich fand die Rolle total toll und ich habe mich total gefreut, die spielen zu können. Der macht das so gut. Wirklich, er zieht mich durch den ganzen Film durch. Ja. Und ich will immer wissen, wie es weitergeht. Das sind sowohl die lebenslustigen Phasen als auch die schwierigeren Szenen. Ich möchte einfach wissen, was als nächstes passiert. Und als Sahara ist er einfach wirklich unschlagbar so. Da kommt aber das nächste problematische Thema. Hätte es eine Transperson geben können, die zumindest Sahara in der realen Variante spielt? Ja. Auf jeden Fall. Sagen wir, der Film ist von 2004. Ja. 2023 wäre es vielleicht was anderes. Aber ja, auf jeden Fall. Also, dass diese Sahara-Rolle in diesen Erinnerungen von ihm gespielt wird, finde ich total passend. Finde ich total gut. Es ist ja auch der Teil der Geschichte, dass Juan die Rolle haben will und dann auch spielt. Genau. Und aber ja, natürlich, es gibt eine echte Sahara. Ja. Und die hätte eigentlich auch von einer echten Transperson gespielt werden können. Ja. Auf jeden Fall. Naja, aber anscheinend hat dieser Film sehr viel Einfluss auf sowohl die Gay-Community als auch die Trans-Community gehabt. Ja. Also es gibt natürlich genau diesen Kritikpunkt irgendwie, den ich total verstehen kann. Aber ansonsten schien das wirklich sehr viel Impact zu haben. Almodovar wurde mal in einem Interview, im Guardian wurde er gefragt, ob er eigentlich auch gerne mal, ob es eine Lebensphase gab, in der er gerne eine Frau gewesen wäre, weil er so viele Filme über Frauen gemacht hat und es war auch anlässlich zu diesem Film. Ja. Und daraufhin hat er geantwortet, nee, ich wollte nie eine Frau sein. Ich bin froh, dass ich nicht transsexuell bin, weil meinem Erleben nach ist es so, dass Transsexuelle sehr devoted sind, um ihre Transition durchzuziehen. Und dass das sehr mühevoll ist und sehr viele Jahre dauert. 10 Years of Splendor. Ja. Und dass das wirklich hart und wirklich ein hartes Leben dann ist, wenn man das macht. Mhm. Und dann sagt er noch dazu, dass er aber total fasziniert ist von Transsexuellen, weil, pass auf, Transsexuals are a slap in the face of the idea that God created people. What they do is change their nature. And if you put a transsexual into a story dramatically as a narrative element, it's very powerful because it changes all the other characters and it is a challenge to them all. Ja, interessant. Okay. Ne, Almodovar hat ja auch irgendwie gesagt, dass er ist zwar kulturell aufgewachsen, aber er hat da keine, ist er kein gläubiger Katholik. Nee, er hat irgendwo, es gibt diese Geschichte davon, wann er den Glauben verloren hat. ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander mit was anderem. Ich glaube, er hat erzählt, er hat den Glauben verloren, eben genau in diesen Machtspielen. Es gibt so diese Geschichte von den Priestern, denen sie die Hand küssen mussten. Okay. Und er wollte das dann nicht, weil ein Priester war halt genau der bekannt dafür war, dass er die Kids sexuell missbraucht hat. Oh. Und der hat ihn dann wohl irgendwie genötigt, ihm die Hand zu küssen. Und das war ihm so unangenehm. Das war der Moment, in dem er seinen Glauben verloren hat. So diese eine Sekunde, in der er dazu genötigt wurde, diesem Priester die Hand zu küssen. Ja, das ist ein guter Moment, um den Glauben zu verlieren. Kann ich gut verstehen. Almodovar wurde ja auch, nicht bei diesem Film, aber bei anderen Filmen, zum Beispiel bei Die Haut, in der ich wohne, der ja deutlich jünger ist, wurde ihm auch Transfeindlichkeit vorgeworfen. Oh. Weil er trans... Und ich glaube, ich kann es auch verstehen, auch in diesem Film. Ich kann mir vorstellen, dass man auch diesem Film eine gewisse Transfeindlichkeit vorwerfen kann, weil der Film Transsexualität auch so ein bisschen als so ein Narrative-Tool benutzt. Mm, ja. Und dadurch eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber dem Phänomen vielleicht auch aufweist, weil es halt auch immer als Bild gemeint ist. Weißt du, es ist ein Bild für das Gespaltene von Ignacio, der das irgendwie verarbeiten muss. Die Suche nach Identität, es geht ganz stark um dieses universelle Identitätssuche und es geht darum, dass er ein anderer Mensch wird und es geht darum, dass es halt auch verknüpft ist mit jemandem, der homosexuell war in seiner Kindheit und dass da zum einen so bestimmte Klischees drin sind, aber auch zum anderen so halt, dass es so, na, so ein künstlerisches Spiel damit gibt. Ja. Und man könnte sagen, okay, dann nimmt er das eigentliche Phänomen, Gender Dysphoria, nimmt er nicht... nicht ernst. Nimmt er nicht ernst genug. Ja, ja, Anklänge gab es halt auch in meiner Recherche so ein bisschen von Leuten. Auch was ich jetzt so ein bisschen feststelle in Erinnerung, dass mir zum Beispiel ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass der Umgang von Sarah mit ihren Brüsten sehr stark überzeichnet war. Immer wieder dieses offene Ding und dann immer wieder drauf hinweisen und immer wieder sagen, na, guck mal. Ja. Was ich irgendwie so, hä? Es findet ja auch, was ist das denn? Es findet ja auch so eine Verknüpfung statt von Transsexualität mit Drag und mit Cross-Dress. Ja, genau. Das ist weil sie, wenn wir Sahara zum ersten Mal sehen, tritt sie eigentlich als Drag-Queen auf in diesem Club. Und es ist eigentlich eine Drag-Show und dann wird das aber so sehr stark miteinander verknüpft, als ob das eins wäre. Und richtig, ja. Eigentlich versucht man ja auch ein bisschen zu schauen, okay, was ist der Unterschied zwischen Drag-Queens und Transsexuellen und Transidentitären. Bei Die Haut, in der ich wohne, wurde das Almodóvar auch vorgeworfen. Wenn man ihn sieht, glaubt, das kann man reinsehen. Kann man auf jeden Fall sehen. Mhm. Ich glaube, es ist auch gut, darüber zu reden. Ich glaube, es ist die falsche Stelle. Ich glaube, Almodóvar ist der Falsche, um diese Kritik loszuwerden. Weil ich finde es wirklich beeindruckend, wie er... ganz grundsätzlich, unabhängig davon, wie er es konkret zeigt, mit den Fragen nach geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Identitäten spielt und so ein bisschen in diesem Film sehr stark diesen Spielplatz aufmacht und sagt, hey, es ist alles, man kann alles so spektral betrachten, es ist alles ein großer Spielplatz und wir können diese klassischen Vorstellungen von Geschlechtsbinarität und von klarer sexuellen Orientierung nochmal hinterfragen und wir können damit auch ein bisschen spielen und rumwürfeln. Das macht vielleicht als künstlerisches Medium deutlich mehr, als es jede realistische Dokumentation machen könnte, die sich einfach nur ganz konkret mit Transidentität auseinandersetzt. Ja, also vielleicht könnte man sagen, dass Almodóvar in dieser Richtung ein kleines bisschen naiv damit umgeht. Mhm. Aber ich glaube, das macht eines der Gründe aus, warum es so playful ist, warum man so lighthearted an den Film rangeht in so vielen Szenen. Du hast viele Szenen, wo ich denke, ja, man hätte da jetzt eine ganz große Problematisierung draus machen können. Davon, dass man hier gerade zwei Personen in Drag rumlaufen sieht und dann hätte man da ein riesengroßes Ding draus machen können. Aber nein, es ist in großen Teilen eine Selbstverständlichkeit und so ein playful einfach zeigen und machen und sein, was auch immer man sein möchte. Und das finde ich total schön. Also das fand ich wirklich gut an dem Film eigentlich. Was du mit naiv sagst, triffst es, glaube ich, ziemlich gut, weil Almodóvar wahrscheinlich einfach seine Erfahrungen zum Thema Transidentität und zum Thema Drag und so weiter nicht aus soziologischen Studien zieht, sondern aus seiner Erfahrung aus der queeren Szene im Spanien der 70er, 80er, 90er Jahre. Da war er ja ganz aktiv, er war ja ganz stark in dieser Underground-Szene drin, die sich zum ersten Mal so frei gefühlt hat, nachdem der Faschismus vorbei war. Und er hat ja auch eine Punkband gespielt und war dann Theater und so. Und wahrscheinlich greift er einfach daraus. Also er bedient sich so bei den Geschichten, die er damals gehört hat, bei den Leuten, die er damals gesehen hat. Mhm. Das ist natürlich eine andere Betrachtungsweise als das, was wir heute unter Gender Dysphoria verstehen, wie wir heute den Diskurs führen über Transidentität, Transsexualität und so weiter. Es ist auch 2004, man muss sagen, es ist wirklich eine andere. Es sind 20 Jahre her. Und dafür ist es schon krass progressiv und auch wirklich, also ich meine, also ich gehe mal davon aus, dass wertkonservative Unionisten diesen Film nicht mögen werden. Ja, und Trumpisten natürlich werden diesen Film auch nicht mögen. Ja. Und das Geschlechtsbild wird wenig anschlussfähig sein bei diversen Rechten und AfD-Wählern. Ich möchte sagen, dass ich die ganze Zeit beim Gucken ein bisschen das Gefühl hatte, okay, er könnte jederzeit ins Telenovelige abdriften. Hast du das Gefühl auch gehabt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast vorhin auch schon das Wort Pipe gesagt, das kann ich auch nur nicken. I love it. Ja. Das Palpige an diesem Film ist voll schön und das macht den Film im Ganzen so ein bisschen exzentrischer und teilweise auch ein bisschen flacher. Ja, ja. Ich mag es einfach, weil ich auf so Zeug stehe. Ne? Ich habe Stichwort Giallo aufgeschrieben, was ich irgendwie gar nicht so gelesen habe. Viele sagen so ein bisschen Hitchcock und Noir. Ja. Ich musste ganz oft an diese Giallos denken, wo man halt auch so viele so sehr pointiert Farben gesetzt hat, wo es irgendwie um Mord geht und alles mit so einem mysteriösen Hauch und dann dann die Bilder aber gleichzeitig so sehr bunt sind und sehr extrem. Ja. Almodovar macht in aller Ruhe, die er hat, in aller Gelassenheit, die er hat beim Film, er hat teilweise extreme Bilder, die einfach draufhauen auch so ein bisschen. Hat er das in einem anderen Film auch, diese starke Farbkonzept? Ja, bei Almodovar gibt es immer irgendwie so Trägerfarben, die ganz präsent sind. Ich glaube, meistens ist es rot. Ja, okay. Ja, das macht er ganz viel. Ein bisschen ein spanisches Klischee, muss man sagen. Ja. Oh Mann. Na gut. Er macht sehr bunte Filme und der Film ist halt auch ein sehr bunter Film. Deswegen auch die Filmnoir-Referenzen, natürlich gibt es das. Wir haben eine Detektivgeschichte, wir haben gleich zwei Femme Fatales, also Sahara und Angel sind beide irgendwie Femme Fatale. Ja. Und wir haben, eigentlich ist Enrique so ganz klar der Detektiv, wir haben so die ganz voll drauf, diese Klischees. Mhm. Aber gut, Disguised. Ich finde es gut, weil da so viel drumrum ist und so viele andere Genres noch irgendwie reingehen, dass man nicht sofort das Gefühl hat, jetzt irgendwie Bogart dabei zuzusehen, wie er einen Fall löst. Ja. Also. Und das ist wichtig, haben wir plötzlich auch so eine Off-Erzählerstimme sogar, ne? Ja. In der Hälfte des Films wird plötzlich Enrique unser Off-Erzähler, der sagt, so, und jetzt haben wir den Film gemacht und ich habe das Ende geändert und ich habe den Film als Liebeserklärung gemacht an Ignacio gemacht und ich möchte das Rätsel Juan lösen, erzählt uns das alles plötzlich. Plötzlich wird die vierte Wand komplett gebrochen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Almodovar es schafft, relativ frei von Prätentiosität das zu machen. Auch diese ganzen Ebenen, die er aufmacht von Vergangenheit und was ist Film und was ist Filmrealität, das ist ganz und gar nicht so, wie ich bin selbstverliebt und guck mal, was ich alles kann und hol mir einen runter darauf, dass ich das alles irgendwie verwoben kriege, was andere Filme machen, sondern einfach wirklich so, okay, so muss der Film erzählt werden und ich halt nehme euch in die Hand und mache das ganz transparent und ohne irgendwie euch. Es gibt ja viele Regisseure, die dann sagen, so, jetzt verwirre ich euch so richtig, damit ihr am Ende des Films da sitzt und denkt, hä? Habe ich nicht verstanden. Und er macht das nicht, sondern er ist wirklich sehr transparent und auch dafür habe ich ein Zitat. Bitte. I would like the movie to be understood by the audience with no difficulty. My interest is not to be cryptic. My interest is to be transparent. I'm very interested in making movies that are very complex. My challenge is to make transparent movies out of stories that are not. Und das finde ich eine lässige Haltung. Lässig. Auf jeden Fall lässig. Weil, also man muss dazu sagen, das ist eine spannende Frage, eine Gretchenfrage, die wir oft bei Filmen stellen, die wir hier beantworten. Wie viel ist das Kunstkacke? Ja. Und Almodovar hat natürlich so Kunstkacke-Züge. So grundsätzlich. Er ist verspielt, er ist progressiv, er macht nicht deinen Standard Big-Budget Mainstream-Film und er macht auch nicht deinen Standard leichtfüßige spanische Komödie. Sondern seine Filme sind schon speziell. Aber ja, wie du und wie das Zitat sagen, er hat ein Händchen dafür, das trotzdem so zu machen, dass man mitkommt und sich unterhalten fühlt. Ja. Das rechne ich ihm hoch an. Ich finde, ja, manchmal hat Almodovar so ein bisschen so eine behäbige Art. Ja. So ein bisschen gemütlich und es führt so ein bisschen ins Leere. In dem Film gar nicht, jetzt rede ich über Almodovar im Allgemeinen. Ah ja, okay. Manchmal habe ich das Gefühl, in seinem Film schaukeln und kuscheln sich die Akteure manchmal so ein bisschen so gemütlich rein in diesen schrägen Sachen, die passieren. Mhm. Und es führt zu nichts wirklich. Und du hast wunderschöne Bilder und du genießt es auch irgendwie, aber dann am Schluss denkst du, okay, was habe ich da eigentlich gesehen? Das war nicht viel. Das war nicht viel Handlung. Ja. Aber trotzdem sind die Filme halt unterhaltsam. Ne? Also du hast Freude an den Filmen. Ja. Und wenn er dann mal ein bisschen komplexer wird in der Handlung, wie in diesem Film meiner Meinung nach, oder auch in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, dann entstehen wirklich spannende Arten, auch so Kontrastierungen von krassen Geschichten mit Bildern voll Leidenschaft, voll sinnig, sinnvoll, nicht sinnvoll, Sinn. Sensual. Mir fehlt das Wort. Gefühlig? Nee, nicht gefühlig, nicht kitschig, sondern sinnlich. Sinnlich. Sinnlich. Mit sinnlichen Bildern auch spannende, auch komplizierte Sachen so zu erzählen, dass du die ganze Zeit denkst, oh ja. Es gibt so eine Grunderotik. Also, um es auf den Punkt zu bringen, der Film hat so eine Grunderotik, die er die ganze Zeit mitträgt. Okay, ich möchte, um das einmal zusammenzufassen, eine Stelle im Film finden. Und zwar unterhalten sich die beiden Jungs im Internat irgendwann des Nachts. Und der eine sagt, ich glaube nicht an Gott. Und der andere fragt, woran dann? Und das andere Kind sagt dann, ich bin Hedonist. Habe ich im Lexikon gelesen. Und erklärt dann, was ein Hedonist ist. Einer, der das Leben einfach genießt, ne? Ja. Und ich glaube, da sagt Almodovar uns, welche Position er zu dem ganzen Scheiß hat. Ja, glaube ich auch. Ja, bin ich voll bei dir. Finde ich total schön. Das ist ein hedonistischer Film für Hedonisten, von einem Hedonisten. Ja, volle Kanne. Ja. Und das ist natürlich das, was du meinst. Der Film ist eben nicht depressiv und lässt einen hoffnungslos zurück, sondern es ist von einem Hedonisten geschrieben, der zwar eine tragische Vergangenheit erzählt, aber trotzdem dem Leben eine hedonistische Grundhaltung abgewinnen kann. Ja. Was irgendwie schön ist, was natürlich ein schönes Fazit ist. Allerdings wird er am Ende dann schon sehr dramatisch und sehr düster, muss man schon sagen. Eigentlich ist das der erste Teil des Films, während der zweite Teil des Films die Katastrophe katastrophale Konsequenz aus dem ersten Teil erzählt. Ne? Und trotzdem geht aber Enrique auch in dieser, ich meine, wir haben ja sehr stark seine Perspektive dann auch am Schluss. Und er geht dafür, also ja, er schießt Angel endgültig in den Wind, aber trotzdem geht er alles in allem ziemlich gelassen damit um, dass seine Jugendliebe ermordet wurde von Juan und Berenguer. Ne, er ruft keine Polizei. Er ruft die Polizei nicht, ja. Er schickt Angel weg, so wie man das mit einer Femme Fatale macht. Ja. Und dann erfahren wir noch so im Epilog, dass er Filmemacher war mit Passion. Ne? Also diese Tafeln am Ende. Plor. Und Berenguer wurde überfahren von Angel, nachdem er ihn erpresst hat. Warum brauchen wir das noch, Plor? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht einfach, hätte man den Film nicht einfach beenden können an der Stelle. Es ist vielleicht ein bisschen die Trash-Komponente. Auch ja, Angel wurde großer wirklich, Filmstar, Berenguer erpresste ihn, wurde überfahren und Enrique machte Filme mit Passion. Was ich das Schönste an diesem Ding ist, dass Juan zwar eine große Karriere hatte, aber dann eigentlich nur noch Fernsehen gemacht hat. Ja. Was heute anders ist, weil heute ist halt Netflix und so im Streaming das Pendant fürs Fernsehen. Und natürlich ist das hoch angesehen, aber damals, in den Ende der 90er, Anfang 2000er und auch in den 80ern, gerade in den 80ern, war das so Fernsehen, hat nichts mit Kunst zu tun. Ja. Und das ist die größte Strafe, die Almodovar eingefallen ist für Juan, dass der nur noch Fernsehen machen durfte. Ja, das ist irgendwie auch konsequent. Was ist daran konsequent? Irgendwie mögen wir ja auch Juan als Angel, oder? Also auch wenn er so ein bisschen weinerlich ist, auch wenn es ihm sehr wichtig ist, diese Rolle zu kriegen und er da so ein bisschen rumnervt, auch wenn er sehr pushy ist in der Beziehung mit mit Enrique. Ich finde diesen Angel finde ich nicht unsympathisch. Ja, eigentlich, wir gehen halt schon mit ihm mit und durch. Was ich mich aber oft frage, ist, wie zur Hölle hat er das geschafft, so eine großartige Zara zu spielen? Und also als Charakter, als Juan, weil Juan, und ich frage mich, wie er es geschafft hat, ihn umzubringen. Also sie umzubringen, Zara umzubringen. Weil er ein Depp ist oder was? Warum fragst du dich einfach, das? Nein, weil er einfach weinerlich und nicht in der Lage ist, sich ordentlich, also er kommt ja immer wieder wie so ein Hund angelaufen und sagt, ja, und vielleicht gebe ich dir Drehbuch ja doch, egal ob ich das spielen darf oder nicht. Und dann nimmst du so, ich nehme das wieder zurück, ich will die Sahara spielen. Das ist so, das ist schon nervig ein bisschen, nervig, ja. Und so eine, das ist so eine gespaltene Persönlichkeit. Aber er hat halt auch so diese Obsessive, was so zumindest spannend ist. Er hat so was Geheimnisvolles und gleichzeitig Obsessives dran. Ne? Ich gehe voll mit Ignacio mit, der sagt, okay, eigentlich mache ich das Ding vor allem, weil ich wissen will, wer dieser Angel ist und was mit dem los ist und was mit Ignacio passiert ist. Du meinst Enrico? Enrico, genau. Ja. Genau, macht. Ja. Ja, natürlich, verstehe ich auch voll. Klar, natürlich. Und man versteht, dass er das Mysterium lösen will, weil dieser Angel eben halt auch wirklich diese mysteriöse Seite hat, diese spannende Seite, die mit so einem Fragezeichen einfach ausgestattet ist. Wer ist dieser Mensch? Und was will er? Was sucht er? Der Film hätte vielleicht mit dem Brief enden können von Sahara. Mit diesem Satz, lieber Enrique, ich glaube, ich hatte Erfolg, schreibt sie, bevor sie tot auf die Schreibmaschine fällt. Was total tragisch ist, aber auch irgendwie schön ist, weil sie ist in einem wirklich großen Moment gestorben. Sie glaubt, sie hat es geschafft. Sie sagt, das ist ihr letzter Fix. Ja. Und dann tippt sie das wirklich voller Enthusiasmus in die Schreibmaschine, um dann zu sterben. Und irgendwie, Almodovar ist ganz gut, schlimme Dinge so ein bisschen zu romantisieren. Und vielleicht ist es auch ihr Tod, der irgendwie hier so ein bisschen romantisiert wird. Weil sie ist im guten Moment gestorben. Ja, toll. Aber sie ist gestorben. Und sie hat eigentlich überhaupt nichts davon verdient. Das tut so weh. Wirklich, es tut sehr weh. Weil wir einfach das Kind auch so lieben lernen als Zuschauer. Und dann diese Entwicklung zu sehen, tut so wahnsinnig weh. Aber das hatten wir gleich am Anfang dieser Episode, ne? Das ist wirklich devastating, das total zu sehen. Tja, Haben wir große Felder, die wir aufmachen wollen noch, oder wollen wir uns? Ich will jetzt einfach mal so ganz komplett ohne Zusammenhang reinwerfen, dass ich wirklich einen coolen Podcast gehört habe zu diesem Film. Ah. Übliches Vorgehen, wenn wir zu Filmen recherchieren, ich glaube, du machst das auch. Wir gucken nochmal, was gibt's denn, was hat denn die Podcast-Landschaft gesagt? Nicht zu diesem Film. Zu diesem Film habe ich nichts, aber zu Almodovar, es gibt von Too Old to Die Young. Gibt es eine Folge zu Almodovar. Und Too Old to Die Young, Kultur über und unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout, also einem alten Homo und zwei auch nicht mehr ganz frischen Track Queens. Ein unfassbar guter Podcast. Okay. Also ich meine, es ist doof, Werbung für die Konkurrenz zu machen, aber wenn ihr Bock habt, einen Podcast aus der queeren Community zu hören, zu allen Themen, yeah, wo einfach so drei Typen wirklich Spaß haben und gleichzeitig total viel Leidenschaft für die Sachen, über die sie reden, hört da mal rein. Too Old to Die Young, also Too als zwei geschrieben, zweimal. Und wirklich toll. Und der Almodovar, die Almodovar-Folge von ihnen, wo sie einfach Almodovar total abfeiern, auch so als große Ikone für sie, mhm, als queere Leute, die in den 80ern groß geworden sind, wirklich, wirklich sehr höhenswert. Okay, schön. Gute Empfehlung. Ich habe aber gar kein Problem damit, für andere Podcasts Werbung zu machen. Ich finde es total gut. Nee, ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, diesen Satz muss ich noch mit reinwerfen. Okay, wollen wir in unsere Top 3 hineinrutschen? Ja, lass uns mal in die Top 3 hineinrutschen. Unsere Top 3. Was haben wir denn als Top 3? Lug und Trug. Ich habe dir das gestern geschrieben. Du hast mir das gestern geschrieben. Ich habe deine Antwort nicht zu 100% verstanden. Pass auf, ich habe geschrieben. Oh Gott. Top 3, Lug und Trug, Fragezeichen. Johannes antwortet schreiend. Johannes schreit normalerweise in Apps selten, aber hier ist alles Großbuchstaben. Mindestens, Ausrufezeichen. Mindestens Lug und Trug, meinte ich damit und wollte Plor ein bisschen verwirren. Ich fand einfach lustig. Und dann schreibt er, ach so, Punkt, Top 3, Punkt. Okay. Und ich schicke ihm ein Lachsmiley zurück, aber eigentlich hätte ich ihm einen verwirrten Smiley zurückschicken müssen. Warte mal. Ich dachte, du hättest den Gag verstanden. Nee, den ich nicht verstanden habe. Ich dachte zuerst, hast du nicht richtig geguckt und hast einfach nur Top 3 gelesen, geschrieben, mindestens, weil du den Film so gut fandst. Vielleicht der hier. Ich schicke ihm jetzt. Welchen Smiley benutzt ihr, wenn ihr wenn ihr nicht sicher seid, was das Gegenüber gemeint hat? Ich habe gerade den mit dem Monokel benutzt, den ich sehr schön finde. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Johannes, was ist dein Platz 3? Also was hast du gemeint mit diesem mindestens? Nein, es war nur, weil da stand Lug und Trug und ich dachte, ja, auf jeden Fall, Lug und Trug. Es ist alles Lug und Trug in dieser Welt. Und dann... Okay, das ist mir zu hoch. Ja, ist völliger Blödsinn gewesen. Ich habe diesen Gag auch nicht wirklich verstanden, aber ich fand ihn in dem Moment witzig. So, okay. Also, wir haben auf Platz 3 bei mir Thema Lug und Trug, An Honest Liar. Wir haben den Film besprochen. Ja, haben wir. Und es ist so, so ein großartiger Dokumentarfilm. Wir haben im Gespräch festgestellt, dass er gar nicht so großartig ist, wie er so einem retrospektiv vorkommt, wenn man ihn lange nicht gesehen hat. Aber jetzt, wo ich ihn lange nicht gesehen habe, muss ich wieder sagen, es ist ein großartiger Dokumentarfilm. Es ist ein durchschnittlicher Dokumentarfilm über einen großartigen Menschen. Ja, und ein großartiges Thema, nämlich wie irgendwelche Idioten dazu kommen, einem zu erzählen, oh, ich habe Kontakt mit deiner verstorbenen Tante, sie sagt dir Folgendes. Oder irgendwelche anderen Idioten, die dir Geld aus der Tasche ziehen mit irgendwelchem pseudowissenschaftlichen Scheiß. Und James Randi, der Honest Liar in dem Fall ist, versucht das alles aufzudecken. Er ist selbst Magier und sagt am Anfang seiner Show immer, ich werde euch jetzt 2 Stunden lang verarschen. Um einmal die Ground Rules festzulegen. Damit keiner auf die Idee kommt, danach zu ihm, nach der Show zu kommen und zu sagen, oh, sie haben großartige Kräfte. Und er einfach immer sagen muss, nein Leute, das sind alles Tricks. Und das, was sie da draußen machen, wenn sie dir erzählen wollen, dass sie irgendwelche übernatürlichen Dinge können, das sind auch alles Tricks. Und dieser Film macht das sehr gut. Also die Dokumentation macht das sehr gut, verschiedene Felder aufzumachen und zu zeigen, welche idiotischen Priester das für ihre Messen benutzen, um den Leuten dann auch noch Geld aus der Tasche zu ziehen und so zu tun, als ob sie irgendwelche Leute heilen oder was. Cool, ja. Ja, auf Platz 3. Mein Platz 3 ist aus dem Jahre 1995 Die üblichen Verdächtigen von Bryan Singer. Mhm. Ein Film, in der ein schreckliches Unglück passiert am Hafen. Es gibt eine Schiffsexplosion, es gibt sehr viele Tote und es gibt einen Überlebenden, der dann bei der Polizei verhört wird und erzählt, wie es dazu kam. Und wir lauschen dieser Geschichte und sie ist eine spannende, klassische Thriller-Handlung mit coolen Typen, die einen großen Coup planen. Und es gibt dann gegen Ende gibt es einen Twist und wir erfahren, dass das, was wir in dieser Filmhandlung erzählt bekommen haben, vielleicht nicht 100% der Wahrheit entspricht. Und wie der Film das inszeniert, ist fantastisch. Ist richtig gut. Einer der großen Plot-Twists der Filmgeschichte. Okay. Und kennst du den Film? Ich muss ihn gesehen haben irgendwann mal, aber ich kann mich an nichts erinnern. Okay. Einer der großen Plot-Twists der Filmgeschichte, hervorragend inszeniert. Klasse Film. Okay. Dann hätten wir bei mir auf Platz 2 The Prestige. Oh yeah. Ich weiß nicht, warum der jetzt auf Platz 2 ist und nicht auf Platz 3 oder andersrum, aber Prestige ist wirklich einer der tollen Filme, die ich vor langer, langer Zeit gesehen habe. Deswegen kann ich auch gar nicht mehr so genau sagen, ob der immer noch mich so beeindrucken würde wie damals. Christopher Nolan ist das, ne? Christopher Nolan. Und ich habe ihn gesehen in einer Phase, wo ich selbst noch Zauberer war, wo ich tatsächlich viel auf der Bühne und bei irgendwelchen Firmenfeiern irgendwelche Leute bezaubert habe mit Kartentricks und irgendwelchem Scheiß. Und naja, Scheiß, ihr wisst schon, mit Zaubertricks. Und dieser Film hat mich einfach beeindruckt, weil er dieses Zauberthema und dieses Bedürfnis nach übernatürlichen Fähigkeiten zu Entertainment-Zwecken erzählt und auch einen ganz bösen Plot-Twist hat. Ich jetzt nicht erzählen kann. Er hat sogar mehrere Plot-Twists. Ne? Ja, stimmt, ja. Ja, cool. Also er muss einfach rein. Auf Platz 2, der Mann, der bessere Drehbücher schreibt als Filme inszeniert, aber auch sehr gut Filme inszeniert, Billy Wilder mit Zeugen der Anklage aus dem Jahr 1957, in dem Marlene Dietrich eine Zeugin vor Gericht spielt. Und um genauer zu sein, sie ist die Zeugin im Prozess gegen ihren Ehemann. Mhm. Und es kommt zu mehreren überraschenden Wendungen, bei denen verschiedene Arten des Lügens eine Rolle spielen. Mhm. Und die wunderschön am Schluss, also auch schon in der Mitte des Films ausgefächert werden und das Publikum immer wieder aufs Glatteis führen und dann doch immer wieder nochmal was Neues reinbringen und so, ah, jetzt habe ich verstanden, wie es war, das macht Sinn. Ach nee, so war es gar nicht. Moment, ah, jetzt macht es Sinn. Und es ist fantastisch. Toller Film. Billy Wilder lohnt sich immer. Also, wer noch nicht alle Filme von Billy Wilder gesehen hat, das geht auch an mich. Der sollte einfach alle Filme von Billy Wilder gucken. Okay, bei mir Platz 1 auf Platz 1 ist, weil es ein Johannes-Film ist, What's Up, Doc? Barbara Streisand, die so wahnsinnig charmant diesen Typen, also sich einfach ausgibt als Frau dieses Wissenschaftlers auf irgendeiner Tagung und weil sie an ihn ran will und die arme Frau, die eigentlich dabei ist, total zur Seite drängelt. Und es ist eine wunderbare Komödie, ganz, ganz tolle Komödie. Verwechslungs mit Koffern und allem Möglichen, ganz typisch Screwball. Wir haben auch diesen Film mal besprochen. Ja, eine schöne Folge, hört da auf jeden Fall nochmal rein. Das war unsere Liste schon. Platz 1. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist aus dem Jahr 1950, Akira Kurosawa mit Rashomon. Ein Film, der so als Klassiker gilt, wenn es darum geht, eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Wir haben eigentlich eine ganz, ganz simple Geschichte von dem Mord an einem Samurai durch einen Banditen. Und dann haben wir eine Gerichtsverhandlung und wir haben verschiedene Versionen der Geschichte, die erzählt werden und dann auch ausgespielt werden. Mhm. Bis wir dann so nach und nach erfahren, was tatsächlich passiert ist. Werden uns einfach diverse Räuberpistolen vorgesetzt. Toll, schön erzählt, sehr konsequent und man glaubt irgendwann niemandem mehr. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir wieder eine Top 3 und gehen zurück in unseren Film. Das war unsere Top 3. Das Urteil. Warum machst du denn das jetzt? Da kann ich das hier nicht mehr einspielen. Ja, du kannst versuchen, so ein bisschen Musik drunter zu legen unter meinen. Okay. Du kannst auch Autotune drauflegen, wenn du magst. Das Urteil. Warum klingt das so oft so scheiße in modernen Popsongs? Bin ich wirklich so alt? Nein, es liegt einfach daran, dass die Leute, wenn sie Autotune brauchen, dann konnten sie nicht singen und dann ist Autotune auch nur eine notdürftige Lösung und klingt einfach scheiße. Aber es gibt ja auch subtiles Autotune, aber dann gibt es ja dieses, wo so voll draufgehauen wird. Sogar auch bei Leuten, die singen können. Ja, das ist dann wiederum Pink hat Autotune, genau, kann singen. Das ist ein anderes Stilmittel dann. Ja. Aber das ist ja erst zustande gekommen, weil es genug Leute gab, die nicht singen konnten. Und ich finde es scheiße, weil ich alt bin, oder? Das ist eigentlich ja, geil. Ja, natürlich. Das kann ein probates Mittel sein, absolut. Das klingt für uns scheiße, aber ich... Das ärgert mich voll, dass ich das scheiße finde, aber dass es so viel vorkommt, weil ich will wirklich verstehen, warum das Leute nein, cool finden. Nein, versteht es als ganz normalen Soundeffekt, den man auch als Heavy-Metal-Band drauflegt. Ich mag ganz viele Soundeffekte und Störgeräusche und Verzerrungen, aber ich finde dieses typische Autotune mit Popstimmen, ich verstehe es nicht. Im tiefsten Inneren verstehe ich es nicht. Was passiert da? Was macht es besser? Oh nein, Plur, du bist gerade 20 Jahre gealtert. Ja, ich weiß. Oh. Es fühlt sich nicht gut an. Das Urteil, Johannes, wie fandst du den Film? Ah, das ist schwer. Es ist ein guter Film und er nimmt viele Sachen ernst, von denen ich die ganze Zeit Angst hatte, dass er abdriftet, dass er die ganze Zeit zu sehr noch in Richtung Telenovela abdriftet oder dass er zu sehr in Richtung Trash oder dass der Pulp-Charakter zu sehr überhand nimmt oder sowas, hat er alles irgendwie balanciert. Das finde ich dann schon beeindruckend. Aber dass dieses Damoklesschwert die ganze Zeit über mir hing, war schon ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen. Also den ganzen Film über ist man ein kleines bisschen on the edge und denkt, schaffst du es noch, lieber Film? Es ist ein bisschen, okay. Aber ist natürlich wirklich sehr unterhaltsam zu gucken und man hat natürlich dann, man geht durch alle möglichen Gefühle durch. Es ist schon wirklich sehr gut. Ja, also ist ein sehr guter, muss man gucken. Muss man sehen. Muss man gucken. Und ja, muss man gucken, Podcast. Schauen wir mal, Podcast. Ja, genau. Die bayerische Variante. Oder die norddeutsche Variante. Ja. Wundervoller Film. Der Film ist Punk, der Film ist queer, der Film ist bunt und aufgekratzt und der Film stolpert auch manchmal so ein bisschen daneben. Er ist total schön und hat mich daran erinnert, dass ich doch ein bisschen mehr Almodovar gucken sollte. Ich hatte wirklich Freude an dem Film, auch mit seinen düsteren Themen. Und ich war überrascht, dass er so war, weil ich habe eigentlich es gibt wahrscheinlich gar doch nicht so einen typischen Almodovar, wie ich denke. Ja. Weil wenn ich jetzt so durchgehe, dann, ach, der ist auch ein bisschen anders. Vielleicht sollte ich doch mal noch ein bisschen mehr Almodovar gucken. Ich hatte den so in die Schublade geschoben. Ja, ich habe verstanden, was für eine Art von Film der macht. Die sind toll. Mhm. Aber die ähneln sich. Ist gar nicht so, offensichtlich. Also, okay. Ja. Also das heißt schöner aber, Film. Weil meine Vorstellung davon war, dass dieser Film im Grunde, auch wenn seine anderen Filme ganz viel weibliche, starke Charaktere haben, ist dieser Film ja im Grunde auch nur eine Variante davon. Auf jeden Fall, er hat ganz viele Almodovar-Elemente. Also ich finde, man ergibt so einen guten Einblick da rein, was diesen Regisseur auszeichnet. Es gibt Filme von ihm, die vielleicht so einen leichteren Einstieg geben, weil sie nicht ganz so verschachtelt sind, weil sie ein bisschen flacher sind. Also nicht flacher, sondern ein bisschen weniger komplex von der Handlung. Ja. Es gibt Filme von ihm, die irgendwie die tiefsinniger sind und die ein bisschen mehr gesellschaftspolitische Themen aufgreifen und ein bisschen mehr Substanz haben. Ja. Es gibt aber auch Filme von ihm, die weniger Substanz haben und einfach schöner sind. Ja, also es gibt schon doch offensichtlich eine relativ große Bandbreite da an dem, was Almodovar machen kann. Aber ich habe ihn auch in diesem Film wieder erkannt. Also es war schon, ja. Okay. Auf jeden Fall muss man sehen. Schön. Samira, vielen, vielen, vielen Dank für diese Filmempfehlung. Ja, danke, total cool. Ich freue mich, den Film gesehen zu haben. Ja, wirklich toll. Ich hoffe, du bist zufrieden mit uns, mit unserem Urteil. Ja, immerhin, du hast ihn als einen deiner Lieblingsfilme von Almodovar genannt, ne? Ja, die hat sie. Oder? Ja, hat sie. Also gut, sehr gut. Also wir haben ihn Gott sei Dank nicht kaputt reden müssen, hätten wir aber auch gemacht, wenn er uns nicht gefallen hätte. Insofern, jeder, der uns einen Filmvorschlag schickt, muss natürlich damit rechnen, dass es wir den ein Film... ein Spiel mit dem Feuer. Ein russisches Roulette. aber lasst euch nicht abhalten, schickt uns Filmvorschläge. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass wir wieder was machen konnten. Wir haben das ja am Anfang eine Weile gehabt, tatsächlich, dass uns Leute was geschickt haben. Dann gab es jetzt eine große Durstperiode und jetzt endlich gab es das wieder und gerne schickt. Weiter. Und nächste Woche gibt es schon wieder eine Sonderepisode. Oh ja. Nicht nur mit Material, das nicht von uns ausgesucht wurde, sondern auch mit einem Gast. Und worum es genau geht, hört ihr dann nach dem Outro. Also bleibt noch mal kurz dran, ja? Bis dann. Bis dahin. Und euch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören und so weiter und so und weiter. So weiter. Und so weiter. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank. Sehr schön. Bis dann. Tschüss. Das war die wundervollste Episode der ganzen Welt. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade besprochen haben, weil wir sind schon eine Woche später. Aber es gibt auch eine Vorschau auf. Es gibt auch einen bestimmten Grund, warum wir eine Woche später sind. Ja. Wir haben nämlich nächste Woche einen Gast endlich wieder mal. Yay! Und zwar hat uns Christian geschrieben. Christian von seinem ganz wunderbaren Podcast namens 101 Jahre des Films, wenn das auch der richtige Name ist. Ich hoffe, das ist der richtige Name. Hallo Christian. Hallo Christian. Hey. Schön, dass ich dabei sein darf. Na? Ja, aber ja. Natürlich. Du hast uns so eine tolle Mail geschrieben oder auf Instagram, wie auch immer. Modern halt. Einen Brief. Du hast einen Leserbrief geschrieben. Genau, mit der Brieftaube, ja. Genau. Und du möchtest mit uns einen Film gucken. Welchen Film möchtest du mit uns gucken? Also, ich habe vorgeschlagen, was Deutsches zu gucken. Meiner Meinung nach eines der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Film aller Zeiten. Und zwar Fritz Langs N. Eine Stadt sucht einen Mörder von 1931. Also ist schon eine Weile her, über 90 Jahre, aber ich finde, wenn man den schaut, der hat von seiner Aktualität nicht viel verloren. Sehr cool. Und ist immer noch ein richtig, richtig Hammerfilm. Ja, wow. Super. Unser erster Fritz-Lang-Film, Johannes, ne? Ist es das? Haben wir nicht Metropolis? Haben wir nicht gemacht, Wir haben nicht über Metropolis gesprochen. Fuck. Unser erster Fritz-Lang-Film, aber... Da muss erst ein Gast kommen, damit ja, wir den Film... Oh, das gibt's ja wohl nicht. Du kennst ihn, Johannes, oder? Ich habe ihn gesehen, ja, aber es ist nicht lange her. Ich habe ihn nicht in meiner Jugend so kanonisch oder so gesehen, sondern ich habe ihn jetzt erst vor kurzem gesehen. Und ich freue mich darauf, ihn nochmal zu sehen. Es ist sehr lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Deswegen freue ich mich auch total drauf, den sehr endlich schön. Mal wieder zu gucken. Geil. Okay, ja, Christian, vielen Dank für diesen Film. Wir hören uns nächste Woche und werden sehr ausführlich über diesen Film sprechen. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.